Abschnitt 50 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Handeln mit alte Kleider. Man tut gut, beim ersten Besuch der Kleiderbörse, des Café Politzer, einige alte Monturen in der Hand zu tragen, um nicht höchst misstrauisch gemustert zu werden, und in den hinteren Korridor, wo sozusagen der Schranken ist, wage man sich gar nicht, denn trotz der über den Arm gelegten Garderobe ist man Außenseiter. Es schadet nichts, ein Außenseiter zu sein, im Gegenteil, es nützt, wenn nicht beim Verkaufsabschluss, so doch beim Anknüpfen von Geschäftsbeziehungen. Dunst lagert unter den niedrigen Wölbungen des Lokals, dessen eine Ecke als Küche eingerichtet ist. Menschen stehen umher, den Hut auf dem Kopf und diskutieren lebhaft. Bevor man sich gesetzt hat, bevor man seinen Schwarzen bestellt, sind Figuren herangehuscht, haben einen Kreis formiert, halten den Ankömmling an einem Knopf des Rockes fest, den er anhat, oder an einem der Uniformbluse, die, Kragen abwärts, auf dem Unterarm hängt. Einige befingern stoffprüfend seine Hose. Die Gestikulationen der Gestalten, die man vorher nur gesehen, werden also fühlbar und allmählich materialisieren sich sogar Physiognomien. Aber Mimik und Gebärdenspiel geben wenig Aufschluss. Wer kann sagen, ob jener Mann, der die Qualität der angebotenen Ware mit missbilligendem Kopfschütteln negiert, solches nicht bloß deshalb tut, um die Ansprüche des Verkäufers hinabzuschrauben, ob nicht gerade er innerlich am entzücktesten über den Stoff ist und den höchsten Preis nennen wird? Ist sein Antagonist, der den offerierten Rucksack mit hochgezogenen Augenbrauen bewundernd misst, ein Gurgelabschneider, der nichts bezahlt? Man erkläre, bloß mit Meisterschitz verhandeln zu wollen, mit dem Mann, der seinen Namen nannte. Ich heiße Meisterschitz. Warum gerade mit ihm? Weil man froh sein muss, sich in dieser herandrängenden Flut von Bewerbern an einem Namen verankern zu können. Darum tue man, als ob der Vorsatz, ausschließlich mit Meisterschitz in Geschäftsverbindung zu treten, seit langem gefasst, sozusagen ein Wunschtraum aus der Jugendzeit sei. O weh, nun ist man dem Herrn Meisterschitz mit Haut und Haar, mit Schafwolle und Baumwolle verfallen. Die dunkelblaue Paradebluse, in der Helene dich so gerne sah, bevor sie dich ohne sie noch lieber sah, die dunkelblaue Paradebluse, nein, sie gefällt dem Herrn Meisterschitz bedeutend weniger, als sie Helene gefiel. Vergeblich darauf hinzuweisen, dass sie fast gar nicht getragen wurde, vergeblich den feinen Kammgarn, Brünner Ware, zu loben. Der Käufer gibt es zu, alles schön und gut, gewiss, aber ich bitte Sie, wer braucht schon heutzutage eine dunkle Offiziersbluse? Wer gibt für so etwas Geld aus, und es ist komplett unmöglich, einen Rock daraus zu machen? Diesen Argumenten kann man sich nicht verschließen. Dagegen ist es nicht verwehrt, dem Gegner die Frage vorzulegen, wozu er die Bluse denn überhaupt erstehen will. Dass er sie erstehen will, ist evident, und seine Skepsis soll nur den Preis drücken. Weshalb wollen Sie die Bluse, Herr Meisterschitz, wenn Sie nichts mit ihr anzufangen wissen? Na, es kann vorkommen, Tommer doch, dass jemand ein blaues Sakko hat und eine Weste dazu braucht. Aus der Bluse da, Klammer auf, welch ein verächtlicher Seitenblick trifft mein schönstes Uniformstück, Klammer zu, könnte man zur Not, Klammer auf, der Tonfall drückt aus, dass es schon höchste Not sein müsste, Klammer zu, ein Gilett zurechtschneidern. Das lasse man sich von Herrn Meisterschütz nicht einreden. Der wird doch kein Kleidungsstück daraufhin kaufen, weil zufällig einmal jemand ein blaues Sakko besitzen könnte und zufällig keine Weste und zufällig doch eine haben möchte und zufällig gerade zu Meisterschütz kommt, zu einem von 1000 Wiener Trödlern. Steige man ihm nur auf die Kappen, und vielleicht wird er eingestehen, dass er die Blusen an Mützenmacher liefert, die daraus Kappen schneiden. Aber mehr als 10 Kronen ist Meisterschütz, wie er schwört, nicht imstande zu bezahlen, so wahr er lebt. Für beide Blusen zusammen 10 Kronen, weil nämlich die dunkelblaue effektiv nichts wert ist, hingegen die feldgraue noch 100-mal weniger. Ist sie doch eine umgehaute Bluse aus einer ärarischen verfertigt, also Staatseigentum, und die kann ihm die Polizei mir nichts, dir nichts konfiszieren. Erst vor ein paar Tagen hat mir die Streifung Stantepede um 200 Kronen Ware weggenommen. Da, in dem offenen Kaffeehaus. Habe ich das nötig? Ich kauf solche Sachen überhaupt nicht mehr. Er hat das gewiss nicht nötig und kauft solche Sachen überhaupt nicht mehr und gibt 10 Kronen für die 2 Blusen. Die schwarzen Beinkleider erzielen höhere Preise, denn die werden nicht zu Giletts zerschnitten, nicht zu Mützen. Das Ärar hat kein Anrecht auf sie und man kann sie tragen, wie sie sind. »Man kann sie tragen, wie sie sind«, lacht Herr Meisterschütz, »sehr gut. Und die Passe Poll?« Er rechnet aus, was die Beseitigung der Borte kostet. Ein bürgerliches Vermögen. Wer hätte das gedacht? Man ist erstaunt, lässt sich's aber durchaus nicht anmerken, sondern lächelt ironisch und erhält dann 30 Kronen. Für den Rucksack 10. Nun ist man ohne Sachwert, allein. Kein Mensch kümmert sich um einen, selbst Meisterschütz ist im Nebel des Lokals verschwunden. Jetzt erst liest man die Tafel an der Wand. Handeln mit alte Kleider ist in den Lokal strengstens verboten. Also hat man ein Verbot überschritten, ehe man es kannte, und fürchtet nachträglich die Gefahr abschätzend, das Ende des Reiters über den Bodensee zu nehmen. Allmählich aber besinnt man sich draußen vor dem Café, andere Inschriften gesehen zu haben, und erkennt, dass sie nicht so wörtlich genommen werden wollen. Zum Beispiel: Hier liegen alle Wiener Tagesblätter auf. Wo? Nur 2 oder 3 leere Zeitungsrahmen hängen an den Haken. Von einer Zeitung keine Spur. Wer hätte auch Muße zu lesen? Jeder kommt mit Kleidern, Wäschestücken, setzt sich gar nicht, tritt zu Gleichgesinnten. Frauen haben große Pelerinen, unter denen Pakete und Markttaschen sind. Manche bringen zusammengebundene Schuhe, Stiefel, Galoschen mit. Einer trägt so viele Hüte in der Hand, dass er damit nicht nur durch das ganze Land kommen müsste, sondern durch ganz Europa. Eine Dame, brav, ernst, mit englischem Schnurrbart, gibt einem sommersprossigen Jüngling Kopfstücke und Ohrfeigen, rechts und links, dass es kracht. Anticipando. Erst nachher möchte sie von ihrem Sohn erfahren, weshalb sie ihn geschlagen hat. Kreischend wiederholt sie immerfort: Was du verkauft hast, will ich wissen. Quart. Nichts, Mutter, so soll ich leben. Er duckt sich. Kaffee bist du trinken gegangen? Prim. Ausgerechnet hierher? Terz. Das ganze Lager schleppst du mir weg, du Ganef. Rückschneidpatsch. Ein Gast tritt ein und ruft, noch bevor er die Tür hinter sich offen gelassen hat, ins Lokal: 2 Zickeln! Man halte das und ähnliche Ausrufe nicht für Worte der Begrüßung. Sie sind es nicht, sondern Ankündigungen dessen, was man zu verkaufen hat. Der letzte eben: 2 Zickeln. Er zieht sie aus einem Sack. Sie sind tot, aber Fleisch und Fell finden angeregte Beurteiler. Im Korridor ist Wäschemarkt. Leintücher werden mit Armen und mit der Elle gemessen, Taschentücher zwischen Fingern abgetastet, Damenhöschen gegen das Licht gehoben, Nachthemden von oben und unten angeschaut. Nein, dieses Kaffeehaus gleicht nicht allen anderen Kaffeehäusern der Leopoldstadt. Ein Greis lässt einen Ballen von seinem Rücken auf den Fußboden fallen und breitet den Inhalt aus. 10 verschlissene, schwarz-blau gestreifte Fußballhemden mit einem Cricketabzeichen, ein durchlöcherter Sweater und Käppis. Die Gäste wenden sich ab von diesen Fetzen, sic transit gloria mundi. Ein Männchen im Astrachanmantel kommt. Die Ärmel reichen weit über seine Hände, der Saum schleppt, der kleine Mann will aber den großen Pelz auch gar nicht behalten. Er zieht ihn aus, streckt ihn in die Höhe, bis zu der Tafel. Handeln mit alte Kleider ist in den Lokal strengstens verboten, und ein Ring begutachtender Hände schließt sich um das Objekt. Ende von Abschnitt 50. Gelesen von Klaus Missfeld.